Ihr da vorne, macht mal einen Kreis auf. Macht mal den auch einen Kreis auf. Wenn der Beat droppt, will ich, dass wir durchdrehen, okay? Gib mir einen Kreis, gib mir einen Kreis, gib mir ein Moshpit. Mach den Kreis auf, gib mir ein Moshpit, Moshpit. Mach den Kreis auf, den Kreis auf. Gib mir ein Moshpit, mach den Kreis auf. Mach den Kreis auf, mach den Kreis auf.